Wie heißt er? Robby. Ach, Robby. Hör mal zu, Robby. Wir spielen heute Bingo. Hab ich Chancen zu gewinnen? Ich habe dich nicht verstanden. Aha. Na. Wir spielen heute Bingo. Hab ich Chancen zu gewinnen? Das ist sehr schwierig. In welcher Weise bin ich schwierig? Nein, nicht sie. Aber ich lege ein gutes Wort für dich ein. Er legt ein gutes Wort für sie ein. Ach, das ist aber nett von dir. Gerne. Dankeschön. Dafür bin ich da. Bingo spielen ist offensichtlich nicht Robbys Stärke. Naja, Hauptsache er kümmert sich. Es ist ja dann so, man sagt ja quasi dann seinem Sprachassistenten, mach das Licht aus im Wohnzimmer. Das ist teilweise für Senioren halt nicht so richtig greifbar. Wenn man jetzt allerdings dem Roboter sagen würde, mach das Licht im Wohnzimmer aus und der Roboter geht halt einfach ins Wohnzimmer, obwohl er das natürlich nicht machen muss, würde das, glaube ich, nochmal eine andere Akzeptanz für solche Systeme schaffen. Akzeptanz. Für einen Roboter, der zum Lichtschalter läuft, aber kein Bingo spielt. Naja, wenn ein gutes Wort einlegt für uns Senioren. Omas digitale WG. Ein Feature über smarte Pflege in einer alternden Gesellschaft. Von Dagmar Scholle. Tja, wir werden älter. Jeder Einzelne. Die ganze Gesellschaft. Gebrechlicher, bedürftiger. Bald schon jeder Dritte über 65. Die Alterspyramide steht Kopf. Am oberen Ende immer überfüllter. Aber wer kümmert sich darum? Wenn du mir über den Kopf streichelst, muss ich lachen. Meine Emotionen. Was das Alter angeht, besorgt. Das sind Abhängigkeit, Krankheit, Hilflosigkeit, alle diese flüchtigen Schatten. Sie tanzen vorbei, ja, noch. Sind immer nur bei den anderen, vermeintlich. Sollen wir wieder etwas spielen? Ja, hallo, du digitale Welt. Kannst du da helfen oder spielst du nur? Kannst du sie vertreiben, diese Schatten, diese Sorge, dass sich niemand kümmert? Die ewige Generationenfrage, wer kümmert sich um die Alten? Sie wird gerade mit neuer Dringlichkeit gestellt. Stichwort Pflegenotstand. Auch die Politik benennt den Notstand als das, was er ist, beschließt Sofortmaßnahmen. Forscher und Ingenieure tüfteln währenddessen an ganz neuen Lösungsvorschlägen. Sie wollen dem Notstand anders begegnen, mit einer Art Smart Home für Senioren. Fachleute bezeichnen das als Ambient Assisted Living, also etwa umgebungs- oder technikunterstütztes Leben, meist abgekürzt als AAL. Auf diese technische Unterstützung setzen auch immer mehr Betreiber von Altenheimen und mobilen Pflegediensten. Denn sie brauchen schnelle Lösungen. Schon 2025 werden rund 20% mehr Pflegekräfte gebraucht als heute. 140.000 zusätzliche Kräfte. Andere Studien gehen sogar von deutlich höheren Zahlen aus. Ja, einfach einkaufen. Ja, und so sind ja viele Quartiere genauso entstanden. Genau. Und haben jetzt, was heißt das dann für Quartiersentwicklung? Also wird ausprobiert, was eine technikgestützte Umgebung wirklich leisten kann gegen den Pflegenotstand. Im Stuttgarter Paul-Kolmar-Heim zum Beispiel. Dessen Betreiber, die Evangelische Heimstiftung, hat dort im Mai 2017 eine Musterwohnung eingerichtet. Aladin, so die Bezeichnung. Das steht für alltagsunterstützende Assistenzsysteme mit Dienstleistungen. ein smarter Aladin. Ferdinand Schäffler, ich leite das Innovationszentrum Heimische Stiftung. Ich darf Sie heute durch die Aladin-Musterwohnung führen. Moderne Möbel, klare Linien, kein dienstbeflissener Roboter. Mehr als 1000 Gegenstände aus dem weiten Feld alltagsunterstützender Techniken sind hier verbaut. Sie fallen nicht weiter auf. In dieser Labor- und Musterwohnung wird wirklich alles gezeigt, was aus unserer Sicht möglich ist, was ich heute schon irgendwie käuflich erwerben kann. Das heißt aber nicht, dass das alles nötig oder auch sinnvoll einzusetzen ist. Ferdinand Schäffler zeigt auf einen raumhohen Schlafzimmerschrank neben dem Bett. Ein Riesenproblem habe ich, wenn ich die Schranktür offen habe. Ne, dann habe ich schon die erste Barriere. Und das ist erstmal eine ganz profane, simple Technik zu sagen. Ne, ich habe 270 Grad Scharnier und kann die Tür erstmal aus dem Weg räumen. Wenn Sie mal auf die Nummer 3 drücken, bitte. Technik aus 1001. Sesam. Ja. Und dann können Sie hier mit dieser Fernbedienung den Schrank unterlassen. Per Fernbedienung fahren die oberen Schrankebenen bis auf Sitzhöhe herab. Ist aber sicher jetzt kein Möbelobjekt, wo ich sage, das ist jetzt für die letzten 8 Wochen meines Lebens. Das hat natürlich einen entsprechenden Anschaffungspreis. Der bei 2.500 Euro für die Nachrüstung eines Schrankes anfängt, Neuanfertigung ab 10.000 Euro. Die Fernbedienung ist unauffällig, schwarz. Das wäre bei mir weg, die kleine Fernbedienung dort. Also das Thema Fernbedienung ist ein eigenes Thema. Zum Beispiel, Sie haben draußen ja mal jemand von Ihnen schon in diesem Liegesessel, ne? Das ist eine Falle. Genau. Also wenn ich mich quasi nach hinten lege als älterer Mensch und die Fernbedienung fliegt auf den Boden, das war's. Also im schlimmsten Fall kommen die Menschen da nicht raus. Also es sind einfache Technologien, die man im Alltag hat, aber die schon fachlich sauber zu reflektieren, ist jetzt nicht unbedingt leicht. Kaffeepause. Die Gruppe, die an diesem Tag durch die Wohnung geführt wird, hat Erfahrung mit den Fallstricken des Pflegealltags. Alle kommen aus der Praxis. Altenpflege, Quartiersmanagement, Heimleitung. Zusammengeführt hat sie ihr Engagement im Netzwerk SONG. SONG, das bedeutet soziales Neugestalten. Ein bundesweiter Zusammenschluss, vor allem von Trägern sozialer Einrichtungen. Aber auch die Bank für Sozialwirtschaft und die Bertelsmann Stiftung sind dabei. Nach kurzer Pause geht es weiter, ins Bad. Ferdinand Schäffler zeigt auf eine kleine Box neben dem Waschbecken. Weiß, unauffällig, wie ein dezenter Lichtschalter. Ein Bewegungssensor. So ein Sensor kennt schon unheimlich viele Ihrer Routine. Er weiß, wie lange sind Sie auf dem Klo, wie lange schlafen Sie und so weiter. Das sind sehr sensible Daten. Schon das ist was sehr Sensibles und das sagen auch viele Menschen, nee, das will ich nicht. Ganz viele alltagsunterstützende Techniken nutzen Sensoren. Bewegungssensoren, feuchte Sensoren, Sensoren zur Erfassung der Vitalfunktionen. Häufig ist die Bereitschaft, erst das einzusetzen, dann, wenn ich schon mal gestürzt bin. Dann akzeptiere ich für mich, dass dort Daten erfasst werden. Eine der Teilnehmerinnen meldet sich zu Wort, Rita Mittig, Quartiersentwicklerin in Ratingen, nördlich von Düsseldorf. Die Frage nach den Daten treibt sie um. Sie denkt von der Musterwohnung ins Stadtviertel, ins Quartier. Wenn wir uns digitale Wohnungen für die Zukunft vorstellen, was passiert damit? Was passiert mit den Daten? Wer benutzt die? Wer verkauft die? Wer kauft die? Denn es entstehen natürlich auch in solchen Wohnungen Unmengen von Daten, die für viele Hersteller bestimmt unglaublich interessant sind. Die Daten landen auf deutschen Servern, sagt Ferdinand Schäffler. Nur der Algorithmus, in Anführungszeichen, nutzt die Daten, aber es gibt immer Restrisiko. Und da muss man immer abwägen, im Einzelfall sagen, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen und habe dafür die Hoffnung und die Erwartung, dass jemand in einer angemessenen Zeit mir Unterstützung leistet. Vom Bad führt Schäffler die Gruppe zurück ins Wohnzimmer, nimmt einen Wischmopp in die Hand, zeigt auf den Fußboden. Und das kann ich Ihnen hier kurz zeigen, ist das sogenannte Sensefloor. Wir zwei gehen jetzt mal zusammen spazieren. Dieses System ist natürlich nur hier in der Wohnung verbaut, es ist noch unheimlich teuer. Quadratmeter kostet so mit Verlegung 400 Euro. Und es ist auch noch nicht so reif vom Algorithmus her, dass es wirklich zuverlässig einen Sturz erkennt. Mit dem feuchten Wischmopp fährt Schäffler über den Boden. Und jetzt sind wir im Schwäbischen, passen Sie genau auf. So putzt man richtig. Ja. Ah. Ja, wenn ich jetzt hier putze. Ja, erkennt er einen Sturz. Die Sensorfelder im Boden reagieren auf flächenhafte Veränderungen. Feuchtes Wischen reicht, um sie zu verwirren. Eine verbesserte Programmierung kann viele Fehler abfangen, sagt Schäffler. Was aber nicht heißt, dass die Technik wirklich die erhoffte Unterstützung leisten kann. Wenn Sie mit dem Marketingversprecher rausgehen, Sie haben ein Sturzerkennungssystem, erwartet die Menschen genau das. Nach einer Sekunde erkennt jemand, ob jemand gestürzt ist. SenseFloor wurde bereits in den Jahren 2009 bis 2012 entwickelt. Gefördert vom Bundesforschungsministerium mit rund 1,4 Millionen Euro im Programm Mensch-Technik-Interaktion. Was kann Technik? Und das mal gegenüberzustellen und sagen, was erwartet Sie jetzt eigentlich und was bekommen Sie? Also nur weil er Techniker kennt, dass jemand stürzt, habe ich den Sturz weder vorgebeugt, noch ist jemand kommen und hilft. Bei diesem Satz blickt Ferdinand Schäffler aus dem großen Wohnzimmerfenster nach draußen, sucht nach einem Begriff, der die vielen Funktionen und Techniken der Wohnung zusammenfasst. Omas digitale WG. Ulrich Kuhn, Geschäftsführer des Netzwerks SONG, Soziales Neugestalten. Virtuelle WG ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Hier in der Musterwohnung lebt auch eine virtuelle WG. Wenn ich mir meinen Stadtteil vorstelle, kann ich mir jetzt so eine rein digitale WG ganz schwer vorstellen. Marion Santin, sie ist Quartiersmanagerin in Reutlingen. Aber ich glaube, die spannende Frage ist einfach, was kann man von so einer Musterwohnung übertragen in ein gewachsenes Quartier? Ich glaube, dass das das Spannende ist. Bei der Evangelischen Heimstiftung versucht man gerade eine Antwort auf diese Frage zu entwickeln. Aladin-Wohnungen vernetzt mit einer zentralen Infrastruktur. Das Konzept nennt sich Wohnen Plus. Das ist quasi die Alternative zum Pflegeheim in ambulanter Form. Ich habe eine eigene Wohnung, ich habe Tagespflege im Haus, die kann ich nutzen, muss ich aber nicht nutzen. Die steht auch im Quartier offen. Ich habe einen Quartiersraum, wo sich Gruppe treffen können, wo sich Freiwillige einbringen können und so weiter. Ich habe einen Pflegedienst im Haus, der auch ins Quartier ausstrahlt. Die virtuelle WG. Nicht nur in der eigenen Wohnung, sondern ins Quartier gedacht. Für die Evangelische Heimstiftung ein Modellprojekt im großen Stil. 120 Wohneinheiten mit Aladin-Technik sind derzeit in der Umsetzung. Jährlich sollen bis zu 200 weitere dazukommen. Und die Technik wird auch als mobiles Set entwickelt, sodass sie zukünftig ohne große Umbaumaßnahmen in jede normale Wohnung eingefügt werden kann. Die Evangelische Heimstiftung sieht Aladin als ein modulares, wachsendes System, das auch andere soziale Einrichtungen nutzen können. Von der technikgetriebenen IT-Branche möchte man aber möglichst unabhängig sein. Deshalb erfolgt die technische Entwicklung durch ein Berliner Start-up, an dem die Heimstiftung seit Mai 2016 finanziell beteiligt ist. Der Anspruch an die Technik? Bedarfsgerecht, am Menschen orientiert. Ein Bürger-Profi-Technik-Mix, wie es die Heimstiftung nennt. Und die Idee dahinter ist ja, dass die Leute länger daheim bleiben und dann habe ich kostenwirksame Effekt. Und wir führen die Diskussion gar nicht mehr über die Kosten, die sind in Anführungszeichen relativ egal. Also wir müssen eher gucken, wie gehen wir mit dem Personal um, das wir noch haben. Also wir müssen das anders organisieren in Zukunft. Wir haben Kunden, die sagen wirklich am Telefon, sie sind jetzt das hundertste Haus, wo ich anrufe und genervt. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber kein Personal, der Markt ist leergefegt. Jede Hand wird gebraucht. Die Kaffeetassen sind noch einmal gefüllt, die Argumente des Pflegenotstandes werden diskutiert. Immer mehr Menschen, die keinen Heimplatz oder Sozialdienst mehr finden, ambulant versus stationär als absurde Trennung. Die ganze Bürokratie. Trotzdem ist unsere Pflegeinfrastruktur so aufgebaut, dass wenn jemand zu Hause vielleicht zweimal vergessen hat, den Herd abzuschalten, dass er dann in eine stationäre Einrichtung kommt. Das geht nicht mehr zu Hause. Papa, jetzt geh ich ins Pflegeheim. Bernhard Schneider, Leiter der Evangelischen Heimstiftung. Und dann kommen wir als Profis und sagen, wir machen alles, wir wissen eh, wie es funktioniert. Und dein ganzes Helfernetz von zu Hause, die Nachbarn, die Angehörigen, die Ehrenamtlichen, die sich um dich gekümmert haben, die interessieren uns nicht, die stellen wir aufs Abstellgleis. Da gehen wir mit Ressourcen um, das funktioniert ja nicht mehr. Deshalb mein Quartiersverständnis. Quartier heißt, dass das informelle Helfernetz des Quartiers, egal in welchem Pflegesetting, Verantwortung übernehmen kann und soll für die Pflegebedürftigen, egal wo sie wohnen, zu Hause im betreuten Wohnen oder eben im Pflegeheim. Da sind sie, meine Schattenvertreiber, meine Kümmerer. Die Technik ganz dezent, die sich einfügt in den Alltag. Und der Alltag bleibt dort, wo er immer schon war. In meinem Viertel, im Quartier. Vielleicht sogar in meiner Wohnung. Ich habe gehört, es gibt gleich Mittagessen. Ich hoffe, etwas Leckeres. Das Essen, die Versorgung, die Nachbarschaft, alles wie gewohnt. Die virtuelle WG wird sie rufen, wenn ich das nicht mehr kann. Gyros klingt aber gut. Ja, meine digitalen Mitbewohner werden mich gut kennen. Ziemlich gut. Ich dagegen, naja, ich werde sie benutzen. Verstehen wohl eher nicht. Welches Lied soll ich spielen? Ich kann leider nicht essen. Der Gedanke an sich ist überhaupt nicht neu. Das Netzwerk Song trägt ihn ja quasi schon im Namen. Soziales Neugestalten, nicht Pflege Neugestalten. Nur das Virtuelle ist neu. Die Technik. Diese Quartierslösung. Ganz simpel. Die Alten nicht ins Heim abschieben, raus aus allem, was ihr Leben ausgemacht hat, sondern die Versorgung ins Quartier holen. Jede Form von Versorgung, auch die Pflege. Aber ich habe gehört, dass es hier super Essen gibt. Und jetzt also die virtuelle WG, eine Quartierslösung mit Technik. Das sind dicke Bretter, vielleicht mal Augen zu und erst mal nur aufs Quartier konzentrieren. Alice? Alice, hallo? Ja. Ja, und dann sagte sie mir, es wird eine Wohnung frei, ob ich Interesse hätte. Bin ich her mit meinem Schwiegersohn und ich fand es wunderschön und vor allen Dingen, man ist nicht allein. Ja, und dann bin ich hierher gezogen. Es steht da eine Mühle, die sehen wir nochmal, gell? Es steht 51. Also. Man weiß, wenn es einem nicht gut geht, es kommt ganz gewiss jemand herein und schaut nach einem, fragt, ob man was eingekauft haben möchte oder ob man ein bisschen mitessen möchte. Und solche Dinge, also damit leben wir hier oben. Und das finde ich wunderschön. Ich wohne insgesamt schon mehr als 33 Jahre hier in Eichstätten. Eichstätten ist meine Heimat geworden. Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause, hier ist meine Kirche, hier läuft mein Leben. Ja. Alice Weißleder, einst mit ihrem Mann nach Eichstätten am Kaiserstuhl gezogen, seit 30 Jahren verwitwet. Bald wird sie 88 Jahre alt. Alice Weißleder führt uns durch ihr Zuhause, eine von 16 betreuten Wohnungen des Schwanenhofes, ein ehemaliger Gasthof mitten im Ortskern von Eichstätten. Also das finde ich ganz toll. Unsere Anlage hier und denn in U-Form dieser Balkon davor, nicht hat jeder seinen Balkon, also der bietet direkt Gemeinschaft an. Der Balkon ist eine große terrassenartige Freifläche mit kleinem Garten. An diese Freifläche grenzt auch die Tagespflege. Sagen wir mal, das ist unser Sommerwohnzimmer. Und wenn die Tage eigentlich angenehm sind, dann sitzen wir ja gern hier raus, einfach für Aktivierungen, für Kegelspiele und so weiter. Und was uns einfach auch wichtig ist, die Damen und Herren, die hier wohnen, die kennen auch viele von den Gästen, die da sind. Und dann entstehen einfach Kontakte, Gespräch, dann setzen sich mal da dazu und dann plaudern die mal eine halbe Stunde. Also einfach Integration ins Alltagsleben vom Dorf einfach, aber auch vom Schwanenhof. Und das ist schon einfach eine schöne Sache. Edna Kuhfeld ist Leiterin der Tagespflege im Schwanenhof. Anfang 2017 wurde die Einrichtung eröffnet. Seither kommen täglich rund 15 bis 20 Gäste, betreuungsbedürftige alte Menschen. Wir haben dann hier hinten behindertengerechte Toiletten. Wir haben hier hinten einen Ruheraum, da kann man kurz gerne reinschauen. Also mit verschiedenen Ruhesesseln, dann einfach auch mit Aufstehhilfen und so weiter und so fort. Und ja, die Leute genießen es einfach mal. Ruhe, schlafen. Manche schlafen wirklich tief und fest und die sind dann sehr dankbar dafür. Die meisten Gäste, sagt Edna Kuhfeld, brauchen eine intensive Betreuung. Wir haben einen relativ hohen Pflegegrad einfach. Also wir haben sehr wenig, Zweier, Dreier. Das geht dann mehr so Richtung Vierer und auch Fünfer. Wir Mitarbeiter sind in der Regel 5 pro Schicht und es ist sehr viel. Ich habe vorher auf der internistischen Station gearbeitet. Da war ich noch mit einem Schüler für 12 bis 14 Leute alleine zuständig. Also das ist hier eigentlich ein Traum. Edna Kuhfeld ist Ende 40, eine herzliche Frau. Wenn sie von ihrer Arbeit erzählt, dann klingt es nicht nach Notstand oder dauerhafter Überlastung. Also in die Pflege gekommen bin ich eigentlich durch meine Urgroßmutter. Ich war da als kleines Kind, ja, habe ich sie regelmäßig besucht, einmal in der Woche. Und da war ich 8 Jahre alt ungefähr, vor 40 Jahren. Da war jetzt mit ambulanter Pflege oder sowas noch nichts wirklich. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Angehörigen, also meine Tante und mein Onkel, die ich sie versorgt haben, einfach damit nicht zurechtkamen. Und es hat mir oft sehr, sehr weh getan und auch leid einfach, also für die Pflegenden, aber auch für die zu Pflegende, die Uroma. Und es war für mich so der Wunsch, ich möchte da einfach in die Pflege gehen. Der historische Blick auf den Pflegenotstand wird oft vergessen oder fällt durch rosarote Brillengläser. Es war früher nicht alles besser, sagt Kuhfeld. Aber der Pflegeberuf hat sich massiv gewandelt. Und es war eine gute Ausbildung, die habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und es war ein Stück weit auch noch eine behütete Welt, die ersten 1-2 Jahre, die ich dann nach dem Examen dort gearbeitet habe. Und habe dann aber leider so peu à peu mitbekommen, wie immer mehr Abstriche gemacht wurden. Und da habe ich immer wieder gemerkt, das wird immer mehr ein Spagat für mich als Pflegende. Und da war für mich dann noch 25 Jahren die Reißleine, dass ich gesagt habe, nein, dann muss ich mir ein anderes Arbeitsfeld einfach suchen und bin so in die ambulante Pflege dann gekommen. Statt, was immer häufiger passiert, in Teilzeit zu wechseln oder ganz aus dem Pflegeberuf auszusteigen. Weil man kann zum Beispiel eine demenzkranke Frau nicht in 25 Minuten duschen und anziehen. Also ausziehen, duschen, wieder anziehen. Das funktioniert nicht. Damit macht man so jemanden noch mehr durcheinander. Die enge zeitliche Taktung, eine überbordende Bürokratie und das dahinterstehende Misstrauen der Institutionen. Daran krankt die Pflege in Deutschland, sagt Kuhfeld. Ob die Politik wirklich verstanden hat, um was es da geht, bin ich mir nicht ganz so sicher. Dabei habe der Staat mit den Pflegestärkungsgesetzen sehr viel Geld in den Topf gebracht. 31 Milliarden Euro fließen jährlich in Deutschland in die Pflege. Aber viele wissen nicht, was ihnen alles zusteht. In Eichstätten schöpft man die bestehenden Möglichkeiten aus und schafft damit Freiräume. Das wurde hier wirklich geschafft, dass ich teilweise bis zu 50 Minuten Zeit habe. Und das ist für mich ein sehr, sehr großer Pluspunkt gewesen, einfach dann auch hier anfangen zu arbeiten, weil mich das einfach fasziniert hat. Eichstätten. Das klingt wie ein Ort, wo sie beinahe willkommen sind, diese flüchtigen Schatten. Abhängigkeit, Krankheit, Hilflosigkeit. In einer fast schon beschwingten Heiterkeit sitzen sie mit am Tisch. Wer sich kümmert? Diese bohrende Frage verblasst. Eichstätten. Das ist ein ganz normaler Ort. Ein Dorf. 3.500 Einwohner, landwirtschaftlich geprägt. 20 Kilometer nordwestlich von Freiburg, am Rande des Kaiserstuhls. Man hat als Bürgermeister eines solchen Dorfes eigentlich relativ enge Kontakt. Und dann besucht man ja die Leute am Geburtstag oder es trifft sie mal irgendwo. Und da bin ich mehr angesprochen worden. Ja, ich mache mir Sorgen, die Jungen haben keine Zeit und ich möchte auch in Eichstätten bleiben. Und könnte sie denn nicht was machen, also für die Älteren? Gerhard Kiechle. Grauer Schnurrbart, verschmitzter Blick. Altbürgermeister von Eichstätten. Bis 2005 hatte er das Amt inne, 24 Jahre lang. Vor gut 20 Jahren schwappte das Thema Pflege von der Stadt ins Dorf. Und ich habe dann mit Institutionen gesprochen, Wohlfahrtsverbänden und so weiter und andere, ob man nicht in Eichstätten das machen könnte, also so eine Seniorenwohnanlage. Und dann habe ich gesagt, ihr seid zu klein. Also das rechnet sich nicht. Also es war einfach die Überlegung, das war so der Gedanke, können wir das auch selbst? Also können wir diese Aufgabe selbst übernehmen? Und die Vision war so, das Dorf übernimmt den Generationenvertrag. So entstand im März 1998 die Bürgergemeinschaft Eichstätten. Ein Verein als Betreuungsträger für den Ort. Das passte nicht jedem. Also auf einmal haben natürlich die Institutionen, die ja dieses Thema bewegen und gern die Hand aufhalten, dass die natürlich gesagt haben, Ja, Eichstätt ist doch zu klein. Das ist, rechnet sich für uns ja nicht. Aber wehe, die wollen sowas selbst machen. Also da wollen sie ja was von unserem Kuchenstück, den wir so untereinander aufteilen. Von Anfang an setzt die Bürgergemeinschaft Eichstätten auf eine Mischung aus Ehrenamt und Fachkräften. Die Bürger entschieden gemeinsam über die Zukunft des baufälligen Schwanenhofs in ihrer Ortsmitte. Mit dem Votum für eine Sanierung wird aus dem alten Gasthof ein neuer Treffpunkt. Betreutes Wohnen, Tagespflege, Bürgerbüro, Café, Restaurant, auch Innenhöfe und Bänke zum Verweilen. All das ist der Schwanenhof. Helga Bär und ihre Kollegin Rita Sprich sind fast von Anfang an dabei. Sie betreuen das Bürgerbüro, kümmern sich an allen Ecken. Finanziell, sagt Bär, sind wir auf Kante genäht. Mitgliedsbeiträge, Spenden, Veranstaltungseinnahmen bis hin zum Marmeladen-, Socken-, sonst was Verkauf. Außerdem die kostenfreie Nutzung von Gemeinderäumen und natürlich die Leistungsentgelte. Es geht irgendwie. Aber jenseits des Geldes, ergänzt Rita Sprich, ist es eine große Bereicherung. Und es ist schon geachtet, wenn man da in die Häuser geht, weil es gehört sehr viel Vertrauen dazu, die Leute reinzulassen. In meiner Küche, in meinem Bad, in intimsten Bereichen. Und jemand, den ich da hinlasse, den achte ich auch. Rund 60 Menschen arbeiten bezahlt für die Bürgergemeinschaft. Außerdem sind rund 50 Ehrenamtliche dabei. Auch bezahlte Kräfte leisten meist zusätzlich ehrenamtliche Stunden. Das ist Teil des Eichstätter Modells. Für Helga Bär ein Geben und Nehmen in der Dorfgemeinschaft. Dass wir Nähe haben auch zu unseren Mitmenschen und dass wir wirklich auch Zeitersparnis haben, dadurch, dass wir nicht so viel Zeit im Auto oder auf der Straße verbringen müssen. Ein großer Teil der Arbeitszeit wird bezahlt und dazu kommt ein Teil Ehrenamt, der mitgeleistet wird, weil viele Mitarbeitende freiwillig einfach aus eigener Initiative mehr bereit sind zu leisten als das, was nur auf der Arbeitszeitliste bezahlt wird. Seit 20 Jahren funktioniert das so. Trotzdem ist Rita Sprich nachdenklich. Also die reinen Ehrenämter werden älter, weil die Jungen sich einfach die Zeit nicht abknapsen können. Die haben Kinder, die haben den Beruf. Also wenn man dann noch als Ehrenamt ältere Leute betreut, dann sind es meiner Erfahrung nach die Menschen, die schon in Rente sind. Aber was passiert, wenn dieses Ehrenamt mal wegbricht? So richtig vermag das bislang niemand zu sagen. Technische Unterstützung vielleicht? Generell ist es so, dass ältere Menschen fast immer einsam sind. Viele Menschen sind dement und das Thema Zuwendung kann ich nicht mit irgendeinem Gerät oder mit einem Roboter oder mit einer Maschine ersetzen. Ansprache auch nicht. Ansprache auch nicht, genau. Das heißt, ein Mensch ist in diesem Bereich absolut nicht ersetzbar. Also wir können gerne über Putzroboter solche Sachen sprechen. Da wäre ich auch ein Fan davon. Aber alles, was mit Pflege und mit Zuwendung und auch mit menschlicher Wärme zu tun hat, das geht gar nicht. Auch Altbürgermeister Gerhard Kiechle macht sich so seine Gedanken, wie es weitergeht. Er sieht ganz handfeste Probleme. Also wir haben in unserer Satzung gehabt, sozialverträgliche Entgelte. Aber wir spüren jetzt unsere Helfenden, gerade so die wir jetzt eine gute Qualifikation haben, die stehen im Wettbewerb, die werden abgeworben. Von Pflegeheimen und so weiter. Also, und denen wird gesagt, bist du eigentlich blöd, bei denen für 1.000 Euro zu arbeiten, wir zahlen dir 1.500. 13.000 Pflegekräfte allein für die stationäre Altenpflege will die Bundesregierung mit ihrer konzertierten Aktion Pflege gewinnen. Die müssen irgendwo herkommen. Das ist ja auch die Frage, wie professionell kann ich das mit Ehrenamtlichen machen oder so. Da gibt es immer wieder der Gedanke, ja, ihr müsstet eigentlich einen Geschäftsführer einstellen. Aber der Geschäftsführer ist eigentlich nicht bezahlbar. Also wir stoßen zunehmend an Grenzen. An Grenzen wie die zwischen ambulanter und stationärer Pflegewelt. Grenzen, die ein kleinkariertes bürokratisches Raster formen. durch das ein Geschäftsführer für eine Bürgergemeinschaft oder eine Quartiersmanagerin einfach hindurchrutschen. Für sie gibt es keine Position im Leistungskatalog der Pflegebürokratie. Andere machen aus Bürokratie und Bedarf ein Geschäftsmodell. Im Pflegeheim Rating Report 2017 kann man es nachlesen. Der Pflegemarkt ist wirtschaftlich erfolgreich und kann sich auch in den kommenden Jahren auf signifikantes Wachstum freuen. Bis 2030 wird das Marktvolumen von derzeit 47 Milliarden Euro auf über 66 Milliarden Euro ansteigen. Dabei wird die Zahl der Pflegebedürftigen um 34% auf 4,1 Millionen zunehmen. Es gibt ja immer mehr Investoren, also Deutschland gilt als Wachstumsmarkt, da investiert man. Solche Hedgefonds oder so, die hauen dann da mal 100 Millionen, bauen wir welche Pflegeheime und dann wird er natürlich abgezockt. Also da wollen wir schon das Gegenmodell sein, aber es ist schwieriger geworden. Was sollen wir denn nächstes Mal machen? Kichler ist keiner, der resigniert. Was sollen wir denn nächstes Mal machen? Deshalb schiebt er noch einen Gedanken nach, der ihm wichtig ist. Dass ich halt eine enge Verpflichtung der Kommune auch sehe, Daseinsvorsorge, die ja ursprünglich gedacht war, Gas, Wasser, Abwasser, Straßen, dass die umfassender gedacht wird, nämlich ermöglichen eines guten Lebens. Also diese Daseinsvorsorge weiterzudenken, das wird für mich Steuerungsaufgabe der Kommune der Zukunft sein. Den Gesamtblick zu haben. Für wen bist du denn? Für wen? Für wen? Für welche Mannschaft? Wird Deutschland Weltmeister? Glaube ich nicht. Wer wird es dann? Wer wird es dann? Daseinsvorsorge. Auch so ein Wortungetüm. Aber es geht nicht um das Wort, es geht um eine Antwort. Daseinsvorsorge oder Daseinsfürsorge. Die Ermöglichung eines guten Lebens. Das ist immer wieder die Frage, wer ermöglicht das? Wer kümmert sich darum? Sollen wir nächstes Mal wieder etwas spielen und tanzen? Ja. Dann tanzen wir. Eine fürsorgende Gemeinschaft, so wie in Eichstätten? Ein smartes Zuhause wie bei Aladdin? Oder die digitale WG ins Quartier gedacht? Wohnen plus der Bürger-Profi-Technik-Mix. Welches Spiel denn? Aber nur gucken, nicht spielen. Welches Spiel denn? Die Antwort auf die Frage, wer sich kümmert, wird derzeit überall gesucht. In den Kommunen, in der Politik, in den betroffenen Familien. Auch Wirtschaft und Forschung treibt das Thema um. Auf unzähligen Gesundheits- und Pflegemessen werden Ideen präsentiert. Für uns ist Smart Care, Pflege intelligent zu unterstützen, auf Apps, auf Zimmerdisplays wirklich zu zeigen, was passiert im Pflegebett, im Pflegezimmer, ohne dass ich eine Kamera aufstellen muss. Jörg Rommerskirchen, Hermann Bock GmbH, Kreis Gütersloh. Ohne Kamera, das heißt? Wir haben Sensoren in den Betten verteilt, sowohl Sensoren auf Druckbasis, Feuchtigkeitssensoren auf der Liegefläche und dann noch Sensoren zur Aufnahme von Atem- und Herzfrequenz im Brustbereich auf der Liegefläche des Bettes. Das Problem war sehr, sehr lange Zeit, dass eben Lösungen im Bereich ARL von Ingenieuren irgendwo im Elfenbeinturm entwickelt wurden, ohne den Nutzer mit einzubeziehen. Susanne Dröscher, Karu AG, entwickelt eine Art Pflege-Alexa, ein sprachgesteuertes Notruf- und Unterhaltungssystem. Ambient Assisted Living, sagt sie, oder kurz AAL, ist ein ungeliebter Begriff, eigentlich überholt. Weil da einfach unglaublich viele Forschungsgelder reingeflossen sind. Also ich hatte letztens wieder mal Zahlen gehört, da sind irgendwie 400 Millionen Euro reingeflossen in verschiedenste Forschungsprojekte. Und der Gesamtumsatz, den Produkte aus dem Bereich heute machen, ist gerade mal 4 Millionen. Das heißt, dieses Verhältnis ist komplett nicht vertretbar. In der gesamten Europäischen Union wurden vergangenes Jahr Einnahmen in Höhe von 186 Millionen Euro mit AAL-Technologien erzielt. In den kommenden 4 Jahren soll sich dieser Wert versiebenfachen. Nachzulesen im AAL Market and Investment Report der EU. Gibt es eine Alternative zum sperrigen Begriff AAL? Das ist eine schwierige Frage und da sind viele auf der Suche. Wir verwenden immer wieder den Begriff Smart Care, weil wir denken, dass das eigentlich recht gut ausdrückt, was da am Laufen ist. Es läuft vor allem in Deutschland. Hier liegt das größte Stück vom europäischen AAL-Kuchen. Rund 2/3. Dazu kommen die deutlich größeren Sektoren Smart Home und E-Health. Und natürlich die Service-Robotik. Guten Tag, Frau Scholle. Darf ich Ihnen etwas zum Trinken bringen? Das ist der Leo und das ist ein Pflegeroboter. Er hilft den Pflegenden, die betreuten Personen 24 Stunden lang zu bedienen, zu beobachten auch. In der europäischen Marktanalyse heißt es auch, the investment options have been proliferating rapidly. Schnelle Steigerung der Investitionsmöglichkeiten also. Und big players actively patent AAL-relevant technologies. Viele große Firmen versuchen, ihre Entwicklungen durch Patente abzusichern. Das ist wirklich eine Leistung, die man hier erbringen muss, um in so einer frühen Phase der persönlichen Service-Robotik richtige Produkte auf den Markt zu bringen, die zuverlässig ungefährlich sind. Hans-Rüdi Früh, F&P Robotics AG, Zürich. Also wenn Sie ihn berühren, dann merken Sie, der ist weich, oder? Es ist eine Kunstlederhaut und darunter hat es einen Weichschaumstoff. Es ist also nicht so ein Roboter, der so metallisch ist, wie man das so befürchtet. Ein wuchtiger Greifarm auf einem fahrbaren Untersatz, insgesamt rund 1 Meter hoch. Die Kunstlederhaut ist orange, an manchen Stellen auch weiß. Es genügt oft nur einen Arm zu haben. Wir sind überzeugt, dass nicht alle Menschen einen humanoiden Roboter wollen. Leo ist sehr funktional, gar nicht humanoid. Derzeit beherrscht er rund 35 Aufgaben. Wasser, Getränke bringen, mit den Leuten sich unterhalten, Spiele machen, aber auch sie zu beobachten, ob sie die Turnübungen machen, die wir vorgeben oder die Leitung vorgibt. Oder wenn sie am Boden fallen, dann halt Alarm zu schlagen. Leo kann rund um die Uhr arbeiten, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Es ist so, dass man den mieten kann und durch das ist eigentlich es mit einem Lohn zu vergleichen. Und der Lohn ist vielleicht für den Leo um die 3.000 pro Monat. Und Leo ist die europäische Variante eines Pflegeroboters. Wir haben aber auch solche für China, wo wir genau einen zweiarmigen Humanoiden einsetzen. Auf den Gesundheits- und Pflegemessen trifft man auch Hannes Eilers von der Fachhochschule Kiel zusammen mit seinem robotischen Kollegen Pepper. Die beiden sind für das Programm Arbeitswelten der Zukunft vom Bundesforschungsministerium unterwegs. Wie geht es Ihnen? So viel Zeit haben wir ja aber nicht mehr mit der Pflege. Und was wir aus anderen Märkten, die digitalisiert wurden, kennen, ist, wenn der Bedarf groß genug ist, gibt es irgendein großes globales Unternehmen, das dann ein Produkt entwickelt, was hilft. Und das macht dann die Vorgaben, weil das interessiert nicht, wie die Pflege in Deutschland aussieht oder wie sie in Leipzig aussieht oder in Berlin, sondern die versuchen, eine globale Lösung zu finden und stecken da sehr viel Geld rein. Ich habe gesagt, wie geht es Ihnen? Die Frage lautet deshalb auch gar nicht, ob Roboter und smarte Techniken in der Pflege Einzug halten werden, sagt Eilers, sondern wer sie gestaltet. Da sehen wir in der Pflege ein großes Risiko, dass, wenn wir zu lange warten mit eigenen technologischen Lösungen, wir darauf angewiesen sind, zum Beispiel Wundbilder, Toilettengänge, Videos aus intimen Szenen an ein Unternehmen im Ausland zu transferieren, weil wir deren Technologien nutzen müssen, weil wir einfach selber nicht genug Fachkräfte haben, um diese Arbeit zu machen. Und dann probieren wir alles aus. Ich bin aber ein Junge. Die Frage ist nur, ob wir in diesem Bereich wirklich nur auf ökonomische Aspekte setzen wollen und sagen, okay, das ist am allereffizientesten und das ist am allergünstigsten und am allerbequemsten jetzt für uns oder ob wir da nicht doch irgendwie die Menschlichkeit erhalten wollen und sagen, wir versuchen mal auch unseren eigenen Weg zu gehen und selbst mitzugestalten, wie wollen wir das haben. Also wird Pepper, der kleine und ziemlich humanoide Roboter mit den großen Kulleraugen, fit gemacht fürs Altersheim. Im Siegener Marienheim trifft er auf den Pflegealltag. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt der Fachhochschule Kiel und der Universität Siegen. der Name des Projekts, ARIA, anwendungsnahe Robotik in der Altenpflege. Aber ich lege ein gutes Wort für dich ein. Er legt ein gutes Wort für Sie ein. Ach, das ist aber nett von dir. Gerne. Dankeschön. Dafür bin ich da. Wir wollen ja nicht nur, dass der Roboter mit den Senioren interagiert, sondern er soll ja im Endeffekt auch eine Hilfe für die Pfleger sein. Und damit das passieren kann, haben wir die Idee, eine Smartphone-App zu entwickeln, die wir den Pflegern in die Hand geben und die damit den Roboter kontrollieren können. Felix Karos, Wirtschaftsinformatiker der Universität Siegen und wie Hannes Eilers im Forschungsverbund ARIA tätig. Das heißt, der Pfleger kann auf seinem Smartphone dann etwas eintippen oder auch etwas einsprechen. Und der Roboter gibt das in seiner Stimme dann wieder. Wollt ihr jetzt wieder Musik hören? Ja. Welches Lied soll ich spielen? Das kennen Sie, oder? Personen, die in der Demenz sind, nehmen das eher so für bare Münze, was gesagt wird. Also wir sind uns teilweise nicht sicher, ob die merken, dass das jetzt gerade ein Roboter ist und nicht ein Mensch. Dann gibt es aber auch natürlich geistig fitte Personen im Altenheim und die haben ziemlich schnell gemerkt, dass im Endeffekt ich war, der dahinter stand im Handy und das eingetippt hat. Weißt du auch, wie alt ich bin? Nein, aber ich kann raten. Ich glaube, du bist 76. Oh, muss noch 20 Jahre zulegen. Ich bin schon ein bisschen älter. Du hast dich jung gehalten. Die Programmierung soll aber eigentlich so laufen, dass da jetzt keiner mehr dahinter stehen muss und irgendwas tun soll. Also er soll im Endeffekt irgendwann autonom agieren. Das ist unser Ziel. Ein Ziel, das allerdings noch nicht in greifbarer Nähe liegt, sagt Felix Karos. Was zu der Frage führt, wer die Programmierung später einmal übernimmt im Alltag, jenseits der Forschungsprojekte. Ich denke, es wird sich immer weiter dahin entwickeln, dass es dann kleine Startups gibt, die dann bedarfsorientiert was programmieren für Altenheime. Ein schwer kalkulierbarer Kostenpunkt ist das, sagt Karos. Programmierer sind teuer und schwer zu finden. Ein leergefegter Markt, wie in der Pflege, nur dass es nach anderen Spielregeln läuft. Es werden hohe Löhne gezahlt. Pepper oder Robbie, wie ihn die Bewohner nennen, kostet 17.000 Euro. Er ist ein sozial interaktiver Roboter, kein Service-Roboter. Das bedeutet, er arbeitet mit seiner Niedlichkeit, mit Emotionalität. Der hat große Augen, so ein Kindchenschema, aber er kann nicht greifen. Und er kann auch nicht ohne weiteres die Hände schütteln zur Begrüßung. Das versuchen eigentlich ganz viele. Die wollen ihm immer erstmal die Hand geben. Das ist für uns ein bisschen schwierig, den Roboter genau so zu programmieren, dass er auf die Bewegungen der anderen Personen dann eingehen kann. Das ist ein Problem, was wir noch haben. Ich muss noch viel lernen. Naja, da hast du auch noch Zeit, bis du wiederkommst. Ich bin schon 4 Jahre alt. Aber 4 Jahre wartet man nicht, bis du wiederkommst. Das ist uns so lange. Nein, ich komme davor wieder. Nächsten Monat. Naja, ich hoffe, dass ich dann noch da bin. Wenn es klappt mit dem Händedruck, dann ist Pepper sehr zart. Also dieser Roboter, den wir haben, der lässt ungefähr alle 5 Sekunden wieder los. Das ist so ein Sicherheitsmechanismus. Wenn man jetzt aber so einen Service-Roboter hat, der dann theoretisch auch eine Flasche Wasser von A nach B tragen soll, dann wird er nicht loslassen. Und dann kann man halt nicht garantieren, dass nicht vielleicht mal was schief geht und er vielleicht eine Hand zu fest drückt oder so. Man könnte ein Marketingversprechen entwickeln, mit dem Pepper irgendwann in die raue Wirklichkeit der Pflege entlassen wird. Und die Fragen beantworten, was kann Technik, was erwarten wir und was bekommen wir? Ein Gedanke aus der Aladin-Musterwohnung. Was unterscheidet Pepper eigentlich, ganz grundsätzlich, von den smarten Funktionen der Wohnung? So ein Roboter ist im Endeffekt so eine Art Moderator. Einfach dadurch, dass er sich bewegen kann, dass er halt nicht einfach nur eine schwarze Box ist, die irgendwo steht, sondern dann teilweise auf einen zukommt, mit dem Kopf einem folgt, erzeugt das nochmal eine ganz andere Interaktion. Ich komme bald wieder. Doch. Und dann habe ich viel gelernt. Dann zeigst du uns, was du kannst. Nächsten Monat. Nächsten Monat. Ist gebombt. Wenn Pepper wirklich etwas lernen soll, dann braucht er künstliche Intelligenz. Also wenn wir halt so eine künstliche Intelligenz einbauen, dann bedeutet das, dass wir einen permanenten Internetanschluss brauchen. Und dann kommen die Informationen aus dem Netz. Das heißt aber nicht, dass die Daten dann offen liegen. Die sind ja dann trotzdem verschlüsselt und gehen dann an verschlüsselte Datenzentren. Aber ja, man muss dann Daten mit Partnern teilen. Wenn du mir über den Kopf streichelst, versuche ich, dein Alter und deine Emotionen zu erraten. Schaue mir bitte in die Augen, damit ich dein Gesicht erkennen kann. Ich schätze, dein Alter ist Error. Und deine Emotion ist Error. Wir tun es noch nicht gerade deswegen, weil man dann quasi auch Daten weitergibt und auch aus ganz praktischen Gründen, dass es in Altenheimen oft kein flächendeckendes WLAN gibt. Wie ein kompliziertes Räderwerk, ein Uhrwerk. Ganz viele Rädchen greifen ineinander, so viele, dass niemand sie mehr wirklich versteht. So funktioniert die Pflege der Zeit. Aber das Uhrwerk hängt, es läuft nicht mehr rund, schon lange nicht mehr. Jetzt werden Hilfsräder dran geschraubt, Schräubchen justiert, daneben läuft längst die digitale Zeit. Traut sich da noch jemand dran? Dieses ganze Uhrwerk neu zu entwerfen? Analog, digital. Egal, so dass es rund läuft, dass es ein gutes Leben ermöglicht, anstatt wie jetzt die Zeiger der Zeit mit ihren immer größer werdenden Schatten. Also es ist jetzt nicht so, dass man das also sozusagen zur Bewusstseinsschärfung zuerst mal in die Politik hineinbringen muss. Also es ist in der Politik angekommen. Erwin Rüddel, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestags. Die Politik nimmt den Pflegenotstand ernsthaft in den Blick. Das zumindest gestehen viele ihr zu, auch dem noch jungen Gesundheitsminister Jens Spahn. Also im Moment ist eine unheimliche Dynamik zugange. Und deshalb glaube ich auch, dass wir in 2-3 Jahren diese starren Grenzen aufgelöst haben, ambulant, stationär, dass da also die Sektorengrenzen keine Rolle mehr spielen. Ein über Jahrzehnte gewachsenes System, in dem sich viele prächtig eingerichtet haben und nun plötzlich in Auflösung begriffen? Das klingt nach der Ankündigung eines pflegepolitischen Mauerfalls. Eine Revolution. Ich glaube, wenn wir dann ambulant und stationär überwinden und in eine neue Welt starten, wo also das, was man von der Pflegeversicherung bekommt, unabhängig ist von dem Ort, wo man gepflegt wird und auch gleichzeitig die Digitalisierung vorantreibt, dann werden die Kosten auch nicht ins Unermessliche steigen. Die Pflege noch einmal ganz neu denken mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung, ohne die alten Schlagbäume zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Aufbruchsstimmung im Pflegenotstand? Also im Grunde müssten wir ja als Politik nur diese Möglichkeiten schaffen, dass sich also sozusagen dieser Bereich freier entfalten kann. Freier entfalten. Hat die Politik wirklich verstanden, dass die Pflege nur ein Teil ist, ein Rädchen von etwas viel Größerem, von einem guten Leben, Wohnen, Nachbarschaft, Versorgung, dass die Pflege genau dorthin gehört? Dieses gute Leben braucht Spielräume, Engagement, Ideen, Spielräume muss die Politik schaffen, Möglichkeiten. Sie muss auch Grenzen ziehen gegen die Gier nach überzogenen Renditen, nach Daten, nach unserer Würde. Aber das Engagement, das müssen wir einbringen, das war schon immer so. Besigheim, 12.000 Einwohner nordwestlich von Stuttgart. Soziales Neugestalten, das hat hier eine Geschichte. Dieses Rathaus und dieser Marktplatz, das ist letztendlich das Symbol für die Blütezeit der Stadt. Naja, eher ein beschauliches Städtchen. Genau der richtige Ort also für einen Stadtrundgang mit den Mitstreitern des Netzwerks Song. Netzwerkarbeit im Quartier. Hier im Rathaus hat nämlich alles begonnen, Herr Anger. Ende 2013 hat der Stadtleitbildbeauftragte eingeladen, verschiedene soziale Einrichtungen, Vereine zu einem runden Tisch hier im Rathaus mit dem Ziel, die Seniorenarbeit hier in Besigheim zu verbessern. Und das war so der erste Anknüpfungspunkt auch an die Kommune, wo wir gesagt haben, da können wir einfach auch mitwirken und auch unser Wissen aus der alten Arbeit in diesen runden Tisch mit einbringen. Bettina Ongert, seit 2017 Quartiersmanagerin von Besigheim. Ihr Bürgerbüro heißt hier Drehscheibe. Deswegen erzähle ich jetzt vom nächsten Netzwerk, und zwar von der Schwäbischen Bachhäusler. Ein uraltes Netzwerk. Und dieses Backhaus steht direkt unterhalb vom Rathaus. Mhm. Und wenn die nämlich da unten backen haben, und in der Vorstadt haben ja eigentlich eher so die Underdogs gewohnt, also die arbeitende Bevölkerung, gell? Wenn die da unten backen können, dann hat es natürlich geraucht. Ja, klar. Und das ist natürlich ins Rathaus reingezogen und vor allem mal ins Oberamtsgericht. Jetzt kommen wir wieder in Politik und Mechanismen. Das hat ja viel zu tun irgendwie so auch mit ihrem Netzwerk, gell? Ja. Dem Amtsrichter hat es schlichtweg gestunken, immer im Rauch des Backhauses sitzen zu müssen. Aber die Bürger wollten ihr Backhaus nicht aufgeben, ihr Netzwerk. Die anderen sagen, nee, das Backhaus wird nicht geschlossen, wir machen eine Unterschriftenaktion. Gell? Das war damals total irre eigentlich in Württemberg. Gell? Revolutionär. Das hat es gar nirgends gegeben. Gell? Das Streiten für Bedürfnisse, für ein gutes Leben, das Soziale vor Ort gestalten. Hat alles eine lange Geschichte. Von den Backfrauen und der Stadt, dieser Schriftverkehr, gell, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Dann hat die Stadt versucht, nein, wir müssen irgendwie aus dieser Nummer rauskommen. Gell. Dann haben sie einen Gutachter beauftragt. Gutachter? Die Fakten liegen auf dem Tisch. So, und auf jeden Fall hat man dann mal vorsichtshalber nichts gemacht, gell? Wie es halt in der Politik so ist. Vorsichtshalber mal nichts machen. Diese Zeiten sind vorbei. Oben auf der Alterspyramide stehen bald 4 Millionen Menschen, pflegebedürftig, die können nicht warten. Eigentlich so simpel. Drehscheiben, Bürgerbüros, Backhäuschen. Kann man nennen, wie man will. Gute Versorgung, Nachbarschaft, Nähe. Punkt. Gesellschaftlicher Wandel anhand des Backhauses und so, dem Streit. Halbe. Wir sind noch richtig aktuell. Total. Vielleicht sitzt ja irgendwann mal ein Roboter drin im Backhaus. Einarmig, zweiarmig, egal. Wenn es hilft, Hauptsache, da ist einer, der sich kümmert. Omas digitale WG. Ein Feature über smarte Pflege in einer alternden Gesellschaft von Dagmar Scholle. Es sprachen Silvia Berwingers, Frank Hofmann und Christian Chang Langhorst. Technische Realisation Barbara Eitner. Regie Denise Dreier. Redaktion Jochen Marmit. Eine Sendung des Saarländischen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2018.